Das nördliche Vorbereitungskomitee, die südliche Fördergruppe und das Auslandsvorbereitungskomitee für gesamtnationales Großes Einheitstreffen veröffentlichten am 1. Dezember eine gemeinsame Mitteilung. Unter den Umständen, dass im In- und Ausland die Anteilnahme und Erwartung für das gesamtnationale Große Einheitstreffen erhöht werden, fand vom 30. November bis zum 1. Dezember in der chinesischen Stadt Shenyang die Arbeitsversammlung der oben genannten Vorbereitungskomitees statt. Fand am 30. November in der chinesischen Stadt Shenyang die Arbeitsversammlung der oben genannten Vorbereitungskomitees statt. Dabei wurde vereinbart, dass man nach dem allgemeinen Willen der ganzen Nation das gesamtnationale Große Einheitstreffen auf alle Fälle zustande bringen wird, um für den Frieden des Landes, bei der Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und bei der Wiedervereinigung des Vaterlandes eine neue Wende herbeizuführen. In Widerspiegelung des Wunsches verschiedener Kreise und Schichten im In- und Ausland nach dem Gelingen des Einheitstreffens beschloss man, dieses Treffen als das gesamtnationale Treffen für Frieden und Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen, kurz das gesamtnationale Treffen, zu benennen. Auf der Arbeitsversammlung wurde beschlossen, das gemeinsame Arbeitskomitee von Nord, Süd und Ausland für Vorbereitung des gesamtnationalen Treffens zu bilden und künftig die ausführlichen praktischen Fragen weiter zu besprechen und voranzubringen.